Hi, ihr Punkrock-Motherfuckers. Hier ist der Bene, der Guntram und der Timo von Small But Angry und ihr hört Pogo Radio. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio bei Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 24.02. ist, dann halte ich hier meine Wiederholung oder wir sind live bei punkrockersradio.de. Und zu Gast heute Abend ist die Band Small But Angry. Bitte ein bisschen genau, Mikrofon, ja. Genau. Ja, und was wir gerade gehört haben, ist der Abend des Anger vom zweiten Album. Eigentlich war das schon ein Song fürs erste, aber da hatten wir, glaube ich, die Gitarren falsch gestimmt. Auf jeden Fall. Von 94 ist der Song, aber vom Text her immer noch brandaktuell. Den haben wir damals geschrieben, als diese ganzen Brandanschläge in Solingen und so weiter stattgefunden haben, wo wir uns dann darüber aufgeregt haben, dass sich dann irgendwelche Wahnsinnigen mit Lichterketten hingestellt haben, um dagegen zu demonstrieren. Das hatte uns irgendwie wütend gemacht und damals dieses Lied zugeschrieben, weil was soll's nützen, ein paar Kerzen anzuzünden, wenn die Leute Häuser anzünden, wo dann Menschen drin verbrennen. Und das passiert ja offensichtlich gerade auch immer mal wieder. Wie gestern, was gestern in Sachsen? Täglich in Sachsen. Leider ist es so, wenn die Sendung erst Mittwoch ausgestrahlt ist, dann war es wahrscheinlich trotzdem gestern. Ja, heute, ja. Morgen, übermorgen, ja. Leider immer wieder, leider immer noch aktuell. Ja. Gedenkminute. Nix Gedenkminute hier. Gedenksekunde. Ja, okay, Gedenksekunde. Ja, dann schocken wir doch direkt mal den Bene. Nein. Ja, was? Nee, wir machen jetzt nicht mit Musik weiter. Wir stellen jetzt erstmal die Band vor hier. Okay. Ne? Also getreu dem Motto, irgendwie nur die Besten sterben jung. Ne? Also euch gibt es ja immer noch. Seit wie vielen Jahren? Seit 96 oder 95? Oder? 1991. 91. 90. Ja, 90. 90 wurde die Band gegründet und 91 ging es dann. 25 Jahre? 26 Jahre. Also wir hatten letztes Jahr das 25-Jährige. Genau. Wir lieben unser Publikum. Weil die jetzt alt sind, ja. Und so aussehen wie wir. Jetzt können wir uns nicht mehr unterscheiden. Und es tut uns wirklich leid an alle, weil wir mögen euch wirklich total und freuen uns, dass ihr uns immer noch die Treue haltet. Aber es tut uns leid in der Form, dass wir euch manchmal nicht erkennen, wenn ihr sagt, ey, wir waren vor 20 Jahren in der ersten Reihe. Weil wir sehen fast immer noch gleich aus und ihr seid noch ein bisschen gewachsen und seht jetzt anders aus. Nach vorne gewachsen, zur Seite gewachsen. Oder nach oben. Ja, was habt ihr denn jetzt die ganze Zeit getrieben? Seit 2015 gibt es euch wieder? Und es gibt uns eigentlich die ganze Zeit, nur ja, als ich Band Bene jetzt. War, ja. Ich bin 96 nach Portugal ausgewandert, hab da einen Tattoo-Laden aufgemacht und hatte keinen Bock mehr auf Deutschland. Und die Jungs gingen mir auch ein bisschen auf den Sack alle. Ja. Also die Band. Deswegen habe ich gesagt, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Nur nach 20 Jahren hatte ich dann doch irgendwie ein bisschen Saudade, das heißt Sehnsucht. Und dann sind die angekommen und ich habe gesagt, okay, lass uns mal wieder was spielen. Und das haben wir auch gemacht, funktioniert total super. Und jetzt sind wir am Überlegen, irgendwie weiterzumachen. Weil wir hatten schon zwei, wir hatten ein Reunion-Konzert und dann hatten wir das zweite, ist jetzt das letzte Konzert. Und jetzt haben wir das zweite ist letzte Konzert und jetzt glaube ich kommt das, wir machen weiter Konzerte. Drei waren es insgesamt. Ja, genau. Ja. Macht er denn noch die alten Lieder oder wollte er auch was Neues machen? Also momentan auf den Konzerten haben wir natürlich die alten. Machen wir mal richtig, ja. So nicht so direkt fressen das Mikro, sondern nur ans Mund halten. Nicht in den Mund, sondern an den Mund. Ja. Also für den letzten drei Konzerte, die wir gespielt haben, haben wir natürlich überwiegend altes Material herausgestöbert, weil das, was Leute kennen und auch schätzen und das kam auch sehr gut an. Für die Zukunft, es gibt noch ein paar Sachen, die wir noch in petto haben, die wir früher mal aufgenommen haben, die nicht viele Leute kennen oder gar keine Leute kennen. Da sind ein paar gute Sachen dabei und ich denke, dass wir die als erstes mal wieder ausgraben und ein bisschen vielleicht auch umarrangieren und dann mal gucken. Da haben wir erstmal genug zu tun. Ja, also wir haben uns auf jeden Fall schon überlegt, wir wollen auf jeden Fall nochmal ins Studio gehen, was aufnehmen, aber da wir als Band ein bisschen auf Sparflamme laufen und was ich nur alle paar Wochen mal proben, wird es, um ein neues Album zu schreiben, ewig dauern. Daher wollen wir erstmal auf Kleinformate uns konzentrieren. Mhm. Das heißt, wenn man zwei Songs fertig hat, aufnehmen, rausbringen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ja, Benni, zu dir noch eine Frage. Du warst jetzt die ganze Zeit in Portugal. Ja. Es klingt ja eigentlich geiles Land, geiles Wetter, irgendwie cooler Job eigentlich. Warum bist du wieder hergekommen? Ich muss ganz ehrlich sagen, rest in peace my dad. Mein Vater ist gestorben, tut mir leid. War wohl an der Zeit. Kann ich auch hoffentlich nichts dafür, oder? Nee. Ja. Jetzt, wo du sagst. Ja. Kannst aber nicht. Von daher gesehen, hallo Mom. Ich will dich nicht alleine lassen, von daher gesehen bin ich wieder da. Und das eine kam mit dem anderen, weil Portugal geht mir im Moment auch ein bisschen auf den Sack. Ehrlich gesagt, schönes Land, aber Strand, Sand und Sonne ist nicht alles. Von daher gesehen, wie sagt man, manche Sachen weiß ich gar nicht mehr auf Deutsch zu sagen. I dedicate my time now to my family. Mhm. Redet man da viel Englisch unten? Ja, oder mehr sind Portugiesisch. Tajabs ver. Eu posso falar em português contigo, mas acho que as pessoas não vão entender nada. Also geschafft dich da innerhalb von den 10 Jahren da irgendwie zu 20 zu akklimatisieren, also dass du aufgenommen worden bist als einer der Iren? Ja, das ist alles völlig in Ordnung. Ja. Das ist total gut. Ich lebe in einem kleinen Fischerdorf mit zwei Ampeln. Hast du dich also angepasst? Und quer mandare cumprimentos para todas as pessoas in Olhão. Ich sende Grüße an alle Leute in Olhão, die mich kennen und jetzt Pogo Radio hören. Den werde ich das nachher noch schreiben. Und aber nichtsdestotrotz, es war eine schöne Zeit. Es ist immer noch eine schöne Zeit. Aber seit einer gewissen Zeit habe ich irgendwie das Gefühl nach Veränderung. Und diese Veränderung bringt, glaube ich, auch mit sich, so wie das Schicksal irgendwie das dann auch so mit sich bringt, dass ich wieder zurückgekommen bin und wieder, oder die Band komplett wieder zusammengefunden hat. Mhm. Und das, finde ich, ist eine schöne Sache. Von daher gesehen habe ich auch das Gefühl, dass wir gut funktionieren und die letzten drei Konzerte dementsprechend auch sehr erfolgreich gemeistert haben, weil so oft haben wir uns ja nicht gesehen. Und für die kurze Zeit, die wir uns eingespielt und vorbereitet haben, haben wir eigentlich die Sache gut auf die Reihe gekriegt. Und es kann eigentlich nur besser werden. Mhm. Ja, ist eigentlich nicht viel dazu beizufügen. Ich will noch vielleicht eine Sache sagen. Ich glaube, dass, so ist es zumindest mir und ich denke auch, dass ich da für den Rest der Band spreche, dass wir es irgendwo alle mehr oder weniger im Urin hatten, dass da irgendwann mal der Tag wieder kommen wird. Ja, also wir haben ja auch viel Zeit verbracht, so in unserer Jugend. Also ich weiß nicht, wir haben ja annähernd, in den Jahren, ich bin knapp 300 Konzerte gespielt. Ja, ungefähr. Ungefähr. Und das schweißt natürlich zusammen. Und dann gab es dann irgendwie so einen abrupten Abbruch und Der eine oder andere hat sich dann noch in einer anderen Band versucht, aber was zum Beispiel? Also ich habe nach Small Band Engel bei Nothing in Common gespielt und hier und bei der Innung. Das wusste ich gar nicht. Ja, siehst du, kannst du danach gleich noch hören und sowas. Ja. So, also da war ich mit Nothing in Common war ich auch relativ lange noch unterwegs. Ich habe ja vorhin noch so einen Infozettel bekommen. Ja. Bist du derjenige, der AK 47 in Düsseldorf irgendwie mitgewerkelt hat? Das ist der Bene. Ja, da war ich ja irgendwie dabei. Ja. Ne? Und danach hat das ja der Resi übernommen und auch nochmal, hallo Resi, rest in peace, mein Freund. Der ist ja leider gestorben, hat das AK 47 sehr schön weitergeführt und ich bin stolz und froh, dass es das immer noch gibt und ich hoffe irgendwie, dass ihr weiterhin das AK 47 besucht und alle Punkrock-Konzerte aufnehmt und in Ehren haltet, in Resis Ehren. Ja, da werdet ihr wahrscheinlich dann auch bald wieder spielen, oder? Das erste Konzert hatten wir ja da auf dem Festival. So. Genau, das war uns sehr wichtig, dass wir speziell die Location, also ging ja immer die Frage, was macht man wo und wir waren uns relativ schnell einig, dass wir das im AK 47 machen, weil uns ja sehr viel in der Geschichte auch mit dem Laden verbunden hat und ich weiß nicht, unzählige Male auch da gespielt haben und Leute haben sich auch super gefreut und die Resonanz hat für sich gesprochen. Also es war wirklich in den letzten Jahren ist es noch nie so oft oder so voll gewesen wie bei unserem Konzert. Das war wirklich ein mega Familientreffen, dass wir schon hier und da eine kleine Träne gedrückt haben, weil selbst Hallo Christine Leute aus Amerika gekommen sind, nur für das Konzert. Und das hat uns schon sehr, sehr stolz gemacht. Und dass der Timo bis zu den Knien in Bierflaschen stand auf der Bühne, das gab es wohl seit langem auch nicht mehr. Von daher gesehen kann ich nur sagen, oder meinten auch die Leute, die Veranstalter da, dass es schon lange nicht mehr so voll gewesen ist wie bei unserem Konzert. Und das macht uns sehr, sehr stolz. Also zu den Bierflaschen vielleicht noch was. Also im AK wird ja Flaschenbier verkauft und Leute, die alle zivilisiert sind und die nicht an die Wände knallen, werden die Bierflaschen, wenn sie wieder da sind, nach vorne gereicht, auf die Bühne. Ah, ja. Und von der Bühne gesehen stehe ich vorne rechts an der Ecke und dann haben die Leute dann also diese Bierflaschen da, wenn sie leer waren, da gestapelt. Das ging nachher wirklich so weit, dass ich dann am Ende des Konzertes ungefähr kniehoch in Bierflaschen stand. Das könnt ihr euch auf YouTube angucken. Ja, und der Mitarbeiter vom AK in seiner gewöhnlichen Routine mit zwei leeren Kästen kam, um die Bierflaschen abzuräumen und stand dann davor und sagte, für sechs, was? Scheiße, was ist denn hier passiert? Und ich sag so, ich hab da nur mit den, ich war's nicht. Ja, und plötzlich da. Dann hat er dann noch fünf Kästen geholt und es hat immer noch nicht gereicht. Ja? Also damit man eine Vorstellung hat, was da auf der Bühne lag. Ja, nochmal dazu, warum wir jetzt halt wieder zusammen Musik machen. Wir haben uns, nachdem der Bene damals ausgestiegen ist, leider, haben wir noch 4 Jahre weitergemacht mit einem anderen Sänger, dem Jens Klaus aus, bis 2000 oder 2001 sogar, dem Jens Klaus aus Limburg an der Lahn, über den wir dann auch die Bubonics dann auch kennengelernt haben. Und ja, 2000 ungefähr haben wir dann gesagt, so, es reicht. Der Jens ist damals auch nach Trier gezogen, wo dann auch einfach irgendwann die Luft draußen war. Nochmal zum Jens, der macht ja das fantastische Inside Art ganz Fanzine. Genau. Ja. Genau, das macht er auch schon fast so lange, wie wir die Band machen. Ich glaube, die erste Ausgabe hat er auch 91, ich lüge jetzt nicht, gemacht. Ja. Ja, auf jeden Fall, wir haben es dann 2000 aufgelöst und wir haben uns, glaube ich, zweimal zwischendurch nochmal getroffen. Einmal bei mir damals im Keller und dann bei Martin Henschel da im Proberaum. Mhm. Nochmal aus Spaß ein bisschen was gemacht und es hat halt immer gefehlt. Und als dann irgendwie wir erfahren haben, dass der Bene wieder in Deutschland ist, hat der Tommy, glaube ich, mit dir wieder Kontakt aufgenommen. Das ist richtig. Genau, und dann haben wir überlegt, wir machen halt zur Jubiläumsfeier, 25 Jahre gab es uns da als Band nochmal ein Konzert. Sollte auch nur eins sein. Mhm. Jetzt haben wir schon 3 gemacht mit der Party, dann eigentlich schon 4. Ja, und ich weiß nicht, also ich kann nur für mich sprechen, aber das hat mir tierisch gefehlt. Ich weiß nicht, das können auch nur Leute nachvollziehen, die in einer Band spielen, was das für ein Kick ist, wenn man auf der Bühne steht und mit 4 anderen Leuten, die man schon ewig kennt, quasi blind Musik macht. Das ist, wie andere Leute kegeln gehen, machen die halt ab und zu mal Musik. Also was ich am interessantesten fand, ist, als wir uns das erste Mal wieder zu einer Probe zusammengetan haben, waren wir nur zu dritt. Und haben uns dann im Prinzip einen Song ausgesucht und haben gesagt, wir spielen den jetzt mal. Ja, das Schlagzeug auf jeden Fall angezählt und das saß wie früher. Und dann sind wir erstmal in den schallendes Gelächter ausgebrochen, weil damit ja immer keiner gerechnet hat. Muss dazu natürlich fairerweise sagen, dass wir natürlich alle zu Hause schön im stillen Kämmerchen nochmal die CDs angehört haben, ein bisschen vorbereitet waren. Aber so das Zusammenspiel, das ging Doch ziemlich erstaunlicherweise gut. Also genau, aber das war erstaunlicherweise auch nur bei dem einen Song, weil ich muss dazu noch sagen, mit Gelächter oder ohne Gelächter, wir haben uns zwar vorbereitet, aber wir mussten trotzdem noch mal rausgehen und uns die CD anhören, weil es gab auch diverse Parts, including me, die jetzt nicht so gerade ihre Hausaufgaben gemacht haben. Von daher gesehen wollten wir mal den einen oder anderen Song anspielen, den wir alle nicht mehr auf dem Schirm hatten. Ne? Und ich meine, es ist ja auch schon eine Zeit ins Land gegangen. Das heißt, 20 Jahre ist ja schon echt eine Zeit. Ne? Da kann man sich einen Haufen Gehirnzellen wegsaufen. Ja, das kann man besonders schon. Aber es war trotzdem sehr lustig, wie der Timo schon meinte, mit schallendem Gelächter, dass wir uns alle angeguckt haben und nach dem ersten oder zweiten Song, den wir wirklich gut gespielt haben, dann gesagt haben, komm, lass uns mal den spielen. Und allen stand das so in den Augen geschrieben, wie ging der nochmal? Das war schon wirklich geil. Und das sind auch so Momente, die uns zusammenschweißen und wo man auch feststellt, ja, wie viel Zeit ins Land gegangen ist, aber irgendwie im gleichen Moment, wie viel gute und schöne Momente man hatte, weil in dem Moment, wo man den ersten Riff spielt, kommt einem so viel in den Kopf und geht einem so viel durch den Kopf, dass das nicht nur Musik für uns ist und Punkrock, den wir damals gelebt haben, sondern jetzt mittlerweile auch, wie sagt man das so, ein Erinnerungsding ist. Also wir versuchen was aufrecht zu erhalten, aber wir spielen das von Herzen, weil wir haben es immer von Herzen gemacht. Und wir wollen damit jetzt auch kein Geld mehr verdienen, sondern einfach nur das aufrechterhalten, was wir immer hatten und dabei bleiben, sage ich jetzt mal so salopp. Ja. Ja, Geld verdienen wollten wir doch eh nie. Nee, aber stimmt. Das war uns eigentlich nie so großartig wichtig. Sollen wir mal ein Lied spielen? Ja, lass uns mal ein Lied spielen. Ein Lied für die Hörerinnen und Hörer. Das ist jetzt zufällig eins. Ein bisschen ins Mikro und dann geht es besser. Right Now, das ist jetzt quasi das erste Lied, was wir damals aufgenommen hatten, ohne den Bene. Das hat man, glaube ich, noch mit dir angefangen. Ach, come on. Das hast du noch nie gehört. Ist gut. Wir können auch ein anderes Lied spielen. Nee, mach's mal. Das ist ein schöner Song. Okay. Spielt ihr ein Lied ohne mich? Ja, da haben wir hörst du mal an. Vielleicht hast du einen Bock drauf. Ja, Right Now. War das kein Instrumente? Ja, Guntram, ich habe eine Frage an dich, weil ich habe ja gelesen, du schreibst auch fürs Ox. Ja, genau. Seit 18 Jahren jetzt, 98 habe ich mal extra nachgeschaut. Genau. Und Also ich schreibe fürs Ochs. Was viele mal verwechseln, die mich dann so kennen, ich bin nicht das Ochs. Das Ochs macht Joachim Hiller, das ist sein Heft. Ich schreibe nur dafür als Fan. Ja, aber das weiß ja jeder, das ist Joachim Hiller und Ochs. Ja, siehst du, das ja, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ey. Ja, aber manchmal wird man halt von Leuten angequatscht und dann kannst du nicht dies, das, jenes machen. Nee, kann ich nicht. Ich schreibe für das Heft, wenn ich Bock habe, über eine Band zu schreiben. Aber von Carsten Bier kannst du schon irgendwie eine CD besser besprechen, oder? Oder ein bisschen gnädiger. Ja, mit mehr Schreibfehlern dann. Ich würde gerne den Nackenbrecher grüßen, ey, weil er hat eine super Kritik geschrieben über unser Konzert in Meerbusch, ey. Und der sollte eigentlich diese Konzertkritik irgendwie jetzt anstatt der Guntram schreiben für das Ochs. Ja, ich schreibe jetzt nicht nochmal eine. Das ist einmal geht das durch, aber zweimal wird es dann peinlich. Ja, weil wir werden ja mal ignoriert von den ganzen Fanzines, Medien und so. Da habe ich gedacht, ich mach's einfach mal. Ja, aber dass man seine eigene Band hypt als Schreiber beim Heft, ist ja wohl legitim. Also dafür gibt's sie ja. Ja. Deshalb heißt es ja auch Fanzine. Deswegen habe ich jetzt 18 Jahre fürs Ochs geschrieben, damit ich das eine Mal wirklich selber schreiben Natürlich. Kann. Natürlich. Ich hatte es auch. Ich hatte es früher, kennt ihr ja wahrscheinlich noch das ZAP. Ja, klar. Und da hat der Moses auch gemeint, schreib doch mal was, ein Interview mit unserer Band, dass wir ein bisschen besser dastehen oder was. Ja, dann hat er gemeint, das AK gehabt. Du musst ins Mikrofon sprechen. Er hat doch auch einen AK-47 gehabt, aber bei sich da in der... Ja, in Homburg. Hamburg, genau. Hat aber nichts mit Düsseldorf zu tun. Unser AK-47 gibt es länger, Moses. Ja. Es gibt, glaube ich, in Deutschland noch mehrere AK-47. Ich glaube, in Gießen gibt es auch eins. Echt? Ja. Kann sein. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ja, da hieß es ja, ich soll das Interview doch selber machen und er tippt und er nimmt es dann ins Heft. Und da habe ich ihm dann das Interview gemacht, irgendwie zusammengebastelt und zu ihm gefaxt. Ich wollte eigentlich nur, dass es vorab mal sieht. Ja. Dann hat er das Fax genommen und hat es in sein Heft reingebastelt. Das war bestimmt zu der Zeit, als er schon wöchentlich rauskam, oder? Nee, das war noch kurz davor, das war noch DIN A4. Ja. Stimmt, das war zum Schluss ja DIN A5. Ja, oder so ein Mittelformat irgendwie, glaube ich, Bravo-Größe oder so. Ist das eigentlich nochmal täglich rausgekommen, dann als DIN A6-Format? Ja. Ja, jetzt ist es so klein, es kommt immer noch raus. Moses, hau rein, ey. Zap kommt irgendwie immer noch raus, aber es ist so klein, das sieht man nicht. Ja. Ja, schade, das vermisse ich eigentlich. Das habe ich eigentlich mal ganz gerne gelesen. Ja, er wollte ja wieder an den Start. Ich wollte ihn auch in die Sendung holen. Wir waren auch in Kontakt, aber er kann irgendwie das mit Skype, kriegt er nicht hin und herkommen. Das hat auch nie gepasst. Aber er hat vor, wieder das ZAP zu machen, aber irgendwie braucht er erstmal wahrscheinlich Leute, die das bezahlen. Naja. Weil er keinen Bock hat, das selbst zu bezahlen. Also sprich Werbepartner. Oder kann ja online gehen, einfach online ziehen. Ja, das ist aber ein bisschen kompliziert. Das macht Wir schweifen jetzt hier ziemlich ab, ey, und lassen uns mal ein bisschen auf uns konzentrieren jetzt. Außerdem will er, glaube ich, Werbepartner haben, damit er Kohle machen kann und das funktioniert online nicht so gut. Okay. Ja. Besonders wenn keiner auf die Seite geht. Das stimmt. Ja. Ja, aber trotzdem, wenn ihr die alten Schreiber wieder an Land bringt, dann würde ich es gerne lesen. Übrigens, beim Trust vermisse ich seit Jahren Damien Satanson, der hat die besten Kolumnen geschrieben. Wo ist der? Der soll mal wieder was schreiben. Ich habe das Trust bestimmt schon seit 10 Jahren immer gelesen. Was mir am Trust nicht gefällt, ist, dass sie immer viel zu großzügig layouten. Ja, das ist schlimm, ne? Diese großen Fotos, die schön sind, aber da würde ich doch lieber mehr lesen. Ja, also. Ich würde dann gerne auch beim Trust ein Foto von Small But Angry sehen. So große schwarze Flächen halt, ne? Ja. Irgendwie. Und dann die Schrift ganz klein im Eck. Ne, bringt mir auch nichts. Ich will halt Informationen, ne? Ja. Das stimmt. Schön sind wir ja selber. Da brauchen wir kein Heft dafür. Wir brauchen Informationen. Ja, sollen wir nochmal einen Song hören? Ja, wir können noch einen Song hören. Wir haben doch gerade eben einen Song gehört. Ja, mach mal, mach mal die Innung. Timo, zu dir. Ja. Jetzt gucke ich mal, was hier auf dem Zettel steht. Ja. Du hast bei Die Innung gespielt und bei Nothing in Common. Gibt es die Bands noch? Nein, gibt es beide nicht mehr. Die Innung war im Prinzip so ein Side-Project. Das hat jeder Leute hier aus Köln gemacht. Der hatte mal vor vielen, vielen Jahren diese legendäre Autos-Single gemacht mit Martin von ER80. Mhm. Wir hatten dann nochmal zwischendurch den Roger von Spermbirds an der Gitarre, der uns da unterstützt hat. Und wir haben, wie gesagt, diese eine Platte gemacht, Da sein, wo was los ist. Ist ein deutscher Punk und eigentlich eine sehr schöne Platte. Nicht mit Deutschpunk zu verwechseln. Deutscher Punk. Achso, gibt es einen Unterschied. Du bist ja hier vom Fach, du bist ja vom Ochs-Magazin. Also du weißt ja die Unterschiede. Erklär mich mal auf. Was also ist Deutschpunk ist für mich öfter auf der Kirmes. Ja. Und ja, ist eben deutscher, intelligenterer Punk, würde ich jetzt mal so nennen, der mit tollen Texten einfach toll ist. Ich habe immer gedacht, das heißt Punkrock mit deutschen Texten. Deutscher Punk klingt ja schon wieder ein bisschen... Wie auch immer. Ist einfach wie deutscher W oder so. Ja, oder der W. Hm. Nein. Mach's mal an. Ja, ich mach's mal an. Die Innung. Was spielen wir denn? Da sein, wo was los ist. Ja, das ist eines der schnelleren Stücke. Ja, hört's euch an. Ja, das passt doch. Das war Die Innung. Eine Band, die auch nicht mehr existiert. Nein. Im Gegensatz zu Small But Angry. Die jetzt hier gerade im Studio sind bei Pogo Radio und beim Mutterfunk. Timo, deine Band. Sag du was dazu. Ja, sag du mal was dazu. Ja, was soll ich großartig erzählen? Also wie gesagt, es war ein Projekt, bei dem verschiedenste Musiker aus verschiedensten Bands gewirkt haben und man hat diese eine Platte aufgenommen, noch eine EP. Wir hatten auf der LP ein paar illustre Gäste, das unter anderem von den D-Sailors, die haben da, die Jungs haben Trompete gespielt, dann der Ingo von den Donuts hatte damals bei Cool and Detmold mitgesungen und ja, wie gesagt, es ist bei dieser einen Platte geblieben und ich höre sie mir immer wieder gerne an. Und ich sehe gerade, wir haben auch einen Hund hier in der Sendung. Wie heißt denn der Hund? Bene, wie heißt er? Bene, der fotografiert gerade hier. Entschuldigung. Ja. Wie heißt? Mein Hund heißt. Mein Hund heißt Lia. Ah, okay. Lia. Meine Hündin. 10 cm groß, 15 cm lang. Und spricht nur Portugiesisch. Genau. Ah, der Hoshi hat eine Frage. Spencer Elden ist heutzutage nur als das Nirvana-Baby bekannt. Vom Cover von Nevermind teilt das Kind auf dem Cover der Small But Angry dasselbe Schicksal. Und wer war es überhaupt? Ja, da geben wir den Ball doch direkt mal in den Grundrahmen. Ja, das ist meine Tochter Merle, die damals 3 oder 4 Jahre alt war. Genau, das Foto hat Andy Colosa von Impact Records irgendwo in Duisburg geschossen, weil auf die Schnelle wollten sie ein Cover zusammenbasteln und da sind sie halt losgefahren zu ihrem Spielplatz und haben der Kleinen dann ein Förmchen weggenommen, hat sie sich halt aufgeregt und da wurde das Foto gemacht und so kam das eben zustande. Im Übrigen ganz interessant, als wir das Konzert gespielt haben im AK 47, dem 25. An dem Tag, korrigiere mich Guntram, wenn ich jetzt was Falsches erzähle, aber ich meine, an dem Tag hat die Merle auch ihren 25. Geburtstag gefeiert. Ja. Von daher ein schöner Zufall. Das war aber wirklich Zufall. Ja. Ich sehe gerade eine Frage an den Bene. Bene, erzähl mal was über Nochrom. No Chrome. No Chrome ist ein Pseudonym, was ich benutze als Künstler, den es eigentlich nicht gibt und der keine Kunst macht. Das heißt, keine Kunst heißt, es ist eine Konzeptgeschichte, die Hallo Johannes Weber vom Johannes entstanden ist, da der in Köln eine Filmschule besucht und ein Projekt gemacht hat und dadurch das ins Leben gerufen hat, über einen Künstler, wo es darum geht, dass keine Kunst auch Kunst bedeutet. Also, wenn ihr mein weißes Bild seht und sagt, ich sehe nichts, dann ist es genau das, was ihr sehen sollt. Dann ist es von dir. Das genau. ist keine Kunst, aber genau das ist halt die Kunst an der keinen Kunst. Danke, Johannes. Okay. Ja. Habe ich eigentlich schon viel zu viel gesagt. Ja, jetzt haben wir ja gerade hier die Innung, Dasein, wo es los ist, gehört. Und der Timo hat ja noch bei Nothing in Common gespielt. Von denen haben wir auch ein Lied da. Aus meiner Sicht das beste Lied, was ihr je gemacht habt. Ich glaube, okay. Das hier My Vision. Ich liebe diesen Song. Woher kommen da, kommen ja eigentlich die ganzen Bands her? Also ihr kommt ja irgendwie aus Neuss oder aus... Neuss, Düsseldorf, ja, genau. Mhm. Genau. Genau. Bene, hast du irgendwie so ein Aufmerksamkeitsdefizit oder was? Dass du jetzt hier in deinem Handy irgendwie. Ja, musst du vorher mal die Handys einkassieren, wenn du hier die Show machst. Handyverbot. Nein, also das sind alles Bands, ähnlich wie wir bei der Erinnerung auch, die aus dem Freundes- und Bekanntenkreis kommen. Also das sind alles Bands gewesen, mit denen wir so in den 90er Jahren auf Festivals gespielt haben, die auch aus dem Umkreis kamen. Ja. Neuss, dann sind die einen anderen dann nach Düsseldorf gezogen oder nach Köln. Und wie das dann halt so ist, dann steigt der ein oder andere mal aus, aber die Band will weitermachen, man kennt sich halt und dann gibt es halt die Fragen, kannst du nicht mal aushelfen? Und dann fährt man mal zur Probe und dann hilft man aus und dann hilft man ein zweites Mal aus, ein drittes Mal aus und irgendwann ist man dann eigentlich schon wieder drin und festgefangen. Und so war es im Prinzip bei Nothing in Common genauso. Mhm. Ja, hören wir mal rein, das ist My Vision. Okay, genau. Warte mal hier. Also die Version vom Demo. Takes a lot. Nothing in Common waren es. Genau. Tolle die, Band. Tolle die verbliebenen Song. Mitglieder spielen momentan in bei Backbier. Vielleicht schon mal gehört. Bär. Backbär, ja, eine Kölner Band. So klugscheißen. Ja, viele Grüße an den Lisse, der da singt, da die Band eigentlich gemacht hat. Der ist gerade mit Kind und Kegel in Neuseeland. Vielleicht hört er ja über das zu. Ja, wenn er zurückkommt, kann er ja in die Sendung kommen. Genau. Ja, sag ja. ich immer. Ja. Nee, gute Band. Wirklich Lisse, gute Band. Wir grüßen dich in Neuseeland. Hoffentlich hast du viel Spaß und machst den Maui. Bene, du bist ja ganz schöner Grüß August, ne? Du hast jetzt mindestens 20 Leute gegrüßt. Das müssten ungefähr die sein, Leute. Die gerade im Moment Leute im Chat sind. Ja. Ich grüße die 9C der Anne-Frank-Realschule in Düsseldorf. Meine Klasse, hallo. Ja. Ist es Hauptschule oder Realschule? Und ich grüße noch die Annabelle, hey, I love you. Realschule. Hat man als Realschule überhaupt noch eine Chance auf dem Arbeitsmarkt? Muss man nicht immer alle, müssen nicht alle Abitur haben? Also ich habe ja jetzt auch kein Abitur, aber... Ob die Schüler eine Chance haben? Ja. Doch, klar. Ja. Weil es gibt genügend Firmen, die möchten keine Abiturienten haben, weil die genau wissen, Abiturienten machen Ausbildung, ziehen weiter, machen genau. Studium. Genau. Die möchten lieber Fachkräfte ausbilden und ja... Die Firmen investieren ja auch in die Ausbildung und möchten da auch was von wieder haben. Die möchten lieber Menschen haben, die treu in der Firma bleiben, dass sich das Investment, sage ich jetzt mal, in das Humankapital auch wirklich lohnt. Oh, schön gesagt. Ja, schön gesagt. Ja. Ich habe lange daran geübt. Ja. Ja, ist aber so. Warte mal, ich wollte auch noch was sagen. Und zwar bin ich ja irgendwie hier, der viele Leute grüßt. Du hast jetzt schon die sechste Kippe gedreht. Dein Handy macht die ganze Zeit Lärm. Ja, in der Schule könntest, würde ich das jetzt einsammeln und deine Eltern könntest ja, in 14 Tagen abholen. Ja. Und dieser WhatsApp ist ja schon irgendwie 20 Jahre alt. Ja, aber das sind Freunde von mir, die irgendwie die ganze Zeit jetzt fragen, wo die jetzt das live hören können, was wir jetzt hier machen. Kommt ja. jetzt gleich noch der lustige Frosch oder sowas als Klingelton oder sowas? Nein, vielleicht solltest Crazy du noch mal Frog. Kurz durchsagen, wo Crazy man das Frog. Sagen kann, obwohl wenn die Leute das nicht hören, dann können wir 20 Jahre in Portugal, die hatten da keine Handys. Ja, ja. Jetzt muss alles fasziniert, nachholen. Was es gibt, ja. Internet hat er ist neu entdeckt. Ja. Und, genau, ich bin 20 Jahre raus, Alter. Ich bin 20 Jahre raus, ich kenne den ganzen Scheiß nicht. Das ist neu für mich, deswegen spiele ich die ganze Zeit. Die Sonne brennt ziemlich heiß in Portugal, kann es sein? Oh ja, es brutzelt immer noch. Daran wird es liegen. Nicht am Jack Daniels. Nee. Kann man eigentlich so als Urlaubsziel Portugal empfehlen? Im Moment so. Ja, Portugal ist sehr cool. Ich meine, wenn ihr mal vorbeikommen möchtet, ich habe immer eine Wohnung frei und die könnt ihr anmieten. Ja, und wie viel, falls wie viel, ich da was bin... Nee, was kostet die? 3,50 pro Woche. Ihr könnt mit 10 Leuten kommen oder alleine. Ist mir scheißegal, der Preis ändert sich nicht. 3,50 Escudos? Nein, das ist auch was ist 3,50? 350. 350 die Woche? Mhm. Ja, ey, ich will cool. jetzt hier nicht mehr ja, Werbung wo ist machen. Das, wo ist es im Süden, im Norden von Nein, Portugal? Das ist in Algarve, direkt neben Faro. Das ist in einem kleinen Fischerdorf, das heißt Olhão. Da gibt es nur zwei Ampeln und ich wohne direkt 200 Meter vom Strand weg. Da müsst ihr mit einer Fähre noch auf die Insel fahren und hab dann richtig Spaß und bitte vergesst die Sonnencreme nicht. Ich habe, glaube ich, irgendwann im Mai habe ich Urlaub. Da könnte ich ja so mit dem Billigflieger nach Portugal, nach Faro fliegen und dann eine Woche oder zwei da Urlaub machen. Fällt mir gerade ja, ein. Ja, mach ich einen Special-Preis irgendwie und du kannst die Wohnung haben, kein Problem. Aber ich habe Leute, die werden dafür sorgen, irgendwie anfangs gucken, am Ende gucken. Ja, und wenn klar. die Scheiße verlässt irgendwie, dann kommst du nicht zum Flughafen. Ne? Und ich kann es mit der Sonnencreme nur bestätigen. Ich war auch mal vor 15 Jahren da und bin dann irgendwann übernächtigt am Strand irgendwie eingeschlafen und als ich dann irgendwie spät nachmittags, also es war sehr windig, ja, also es war sehr windig und dann irgendwie nach 3 Stunden aufgewacht und ich konnte, glaube ich, 2 Wochen nicht gehen. Das ist dann wirklich brutal. Im Atlantik auf einer kleinen Insel vorgelagert oder wie? Ja, also Olhão ist irgendwie auf dem Land. Das ist ein Mini-Fischerdorf mit 15.000 Einwohnern und touristisch. Mittlerweile habe ich ja entdeckt, gibt es ja diese Google-Dinger und so, kann man sich angucken alles. Ja. Aber bei mir ist also nicht der Strand direkt vor der Tür, ja. sondern wir haben da so ein Naturschutzgebiet mit Wasser, wo dann eine Fähre fährt für 10 Minuten auf die Insel und wenn ihr dann auf der Insel seid, 10 Minuten bis hinten durchgeht zum Strand, da ist dann Wasser und danach kommt nur noch Amerika. Und da hast du 20 Jahre gelebt? Da habe ich 20 Jahre gelebt, lebe da immer noch. Ich bin ja so jetzt so switchen. Hier, da, wie es halt so kommt. Ja. Kosmopolit sozusagen. Kosmopolit, genau. Ja. Und da passen jetzt theoretisch mehrere Menschen rein? Oder wie ist das Ding groß oder was? Was meinst du, meine Hütte oder weil was? Weil du meintest, 10 Leute können da irgendwie... Ja, ja, sagen wir mal so. Also es ist ausgerichtet dafür, dass da so viele Leute schlafen und wohnen können. Ja. Das ist kein Problem. Also mit Strom, Wasser, allem dabei? Alles da, alles da. Küche, Dilibat und was dazu gehört. 2 Zimmer, eine fette Terrasse. Kann man draußen dann schlafen und so. Ich habe sehr viele Rucksacktouristen da öfters. Und Leute aus Deutschland, die mich besuchen. Ja, da können wir gleich mal was klar machen nach der Sendung. Also, ja, das ich, machen gesagt, wir. Ich habe Urlaub und ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Kein Problem, habe ich voll Bock drauf. Ihr seid alle willkommen. Ja, es klingt cool. Würde ich mich sehr drüber freuen. Total. Ja. Also man kann eine sehr schöne Zeit verleben, weil es hat nichts mit Ballermann und Ähnlichem zu tun. Ich habe auch keine Ahnung. Kann man da mit Englisch, kommt man da gut durch? Mit Englisch kommt man sehr gut durch. Die Leute sind sehr herzlich, aufgeschlossen. Und es ist wirklich eine schöne Stadt, die ich jedem empfehlen kann. Und man fühlt sich sehr geborgen, sagen wir so. Ja. Wir haben eine Frage, sehe ich gerade. Ja, wir haben eine Frage. Frage an Guntram. Wie gut verträgt man sich als Punkrock-Lehrer mit Kolleginnen und Kollegen, die Abziehbilder des typischen deutschen Beamten sind? Geht man sich erfolgreich aus dem Weg? Gerät man hin und wieder aneinander? Ja, da muss ich sagen, da habe ich ja das Glück, dass an meiner Schule keine einzigen typisch deutschen Beamten arbeiten. Wir haben, klingt jetzt etwas banal, aber einfach ein tolles Kollegium, die ich alle gerne mag und... sicherlich. Und die sind wahrscheinlich auch alle jünger als du, ne? Ja, natürlich. Ich bin mit Abstand der Älteste, kurz vor der Rente mit 47 und die anderen sind gerade mal Anfang 20. Selbst unser Schüler hat das gerade mal 18 und nein, ich sag ganz im Ernst, also ich gerate da eigentlich in seltensten Fällen mit jemand aneinander. Alles sehr nett, alles sehr kollegial und. Es ist ja sogar ganz lustig, dass es ja mittlerweile von alteingesessenen Fans, die damals auf Konzerten waren, aber die 17, 18 waren, dass die Schüler heute bei ihm in der Klasse sind. Das kommt vor, ja. Das kommt vor. Ich muss noch mal kurz jemanden grüßen. Hallo Tanja, Pommes-Tiger aus Brüggelchen. Pommes-Tiger? Whatever. Ja, nein, und dann finden in den Unterrichtsstunden auch so klassische Übergabetermine statt. T-Shirts, Konzertkarten, haben wir alles schon erlebt. Ja. Ja, es gibt unwahrscheinlich viele Lehrer in Punkrock-Bands. Das ist der Wahnsinn. Die meisten wollen nicht, dass ich in der Sendung das erzähle. Ja, die machen da ein bisschen Geheimnis draus. Warum? Warum? Weil es halt viele haben sich auch gar nicht geoutet. Ne? Also die Schüler wissen das gar nicht, Schülerinnen wissen das gar nicht, dass ihr Lehrer irgendwie da in linksradikalen Läden steht, irgendwie abends auf der Bühne und da irgendwie, ja, ne? Wann haben wir denn mal in einem linksradikalen Laden gestanden? Der Günni, der wird gerne, dass die Schüler irgendwie ihn auch mal auf der Bühne rocken sehen, nur die sind halt alle noch in einem Alter, wo die noch nicht auf Punkrock-Konzerte gehen können. Das ist einfach das Problem. Ansonsten wird er sich total freuen und wir hätten bestimmt 100 mehr Leute als Publikum. Wie alt ist man denn in der 9. Klasse? 16? 9, nee, 15. Ja? Ich war 16. Ja. So. Gut. Wir haben auch welche, die sind 18 im 9. Schuljahr, aber es kommt eher selten vor. Eher selten. Nee, das Einzige, was mir mal passiert ist, an meinem Wohnort in Wermelskirchen, nachts um 1 nach einem Konzert im AJZ Bahndamm, wo ich auch schon das eine oder andere Getränk getrunken hatte, wo dann plötzlich ein Mädchen aus dem damals 9. Schuljahr neben mir stand, guten Abend, Herr Pintgen. Da war ich auch mal kurz angefasst, kurz nüchtern, aber weil 50 Kilometer von zu Hause weit weg. Gegenfrage, was machst du hier um die Uhrzeit? Ja, genau. Das war schon schrill, aber... Das Schöne ist ja... Wie hat sich das dann erledigt? Irgendwie so, du kennst mich nicht, ich kenn dich nicht. Ach, wir haben kurz geplaudert und dann, was soll ich da machen? Ja. Soll ich im Grill wie der spielen? Ist halt so. Habe ich jetzt nicht dabei, was? Oder? Was habe ich da noch mit? Fatal Bellman oder sowas. Nee, ne? Female Coffin Nail und Small But Angry habe ich noch. Goddess, mach mal Goddess. Goddess. Toller Song, ja. Toller Song, das ist ein Song, den wir nicht spielen können, da ich da keine Luft für habe manchmal. Ja. Aber deine beste Gesangsleistung. Genau. Das waren Small But Angry und die Band ist auch hier im Studio bei Pogo Radio im Bermuda Funk. Ja, Gundram, du schreibst das Ochs. Schreib doch mal was Tolles über das Pogo Radio. Klar, warum nicht? Ich habe jetzt auch irgendwie gehört, ist was Gutes, irgendwie Tolles irgendwie im Plastic Bomb geschrieben worden. Ja, wer war das Sendung? Noch? Ein gewisser Linus, keine Ahnung, jemand, den man kennen muss, glaube nicht, ne? Linus Volkmann. Ja. Was hat er denn geschrieben? Ja, dass in dieser Sendung in der Regel nur total gestörte Bands da sind, die das Demo-Stadium noch nicht erreicht haben. Ist doch super. Linus, du bist der Linus und du kannst uns mal, weil wir sind hier und das ist ein total netter Typ und so wie es aussieht, warst du noch nicht da, von daher gesehen... Warst du vielleicht schon da? Er hat auch geschrieben. Aber du hast das total falsch verstanden, was hier los ist. Er hat auch geschrieben, ich wäre wahnsinnig. Ja, siehst du, wir haben hier eine mega gute Zeit. Ja. Von daher gesehen können wir das nur revidieren, du erzählt hast. Auch Wahnsinnige brauchen eine Plattform, sich zu kommunizieren. Dabei ist er gar kein Arzt, der kann es gar nicht beurteilen, ob ich wahnsinnig bin oder nicht. Warum bist du denn wahnsinnig? Hast du sowas geschrieben? Er schreibt. Also, okay. Ja. Ja, ich kann das nicht bestätigen. Ganz ehrlich, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber sowas jetzt erzählt, kann ich es auch nicht nachvollziehen, weil letztendlich auch nicht alles, was eine Plastikbomb irgendwie da niedergeschrieben wird. Ja, stand dann ungefähr so drin, er würde nur Bands interviewen, die Pissflitsche oder Urinstein oder wie heißen und Songs dürfen maximal eine Minute lang sein und so weiter. So, solange Leute es hören, haben die alle ihre Berechtigung, oder? Rüdi, dass wir hier sind. Vielen Dank, Rüdi, und du bist echt ein cooler Typ. Und wir kommen jedes Mal wieder, wenn du möchtest. Jeden Montag. Ja, den Hund kann ich gleich da lassen. Ja, süß. Ria, an der K. Ganz goldiges Kerlchen. Ne? Was gibt's denn noch für Fragen in den letzten 13 Minuten? Nur die Zehennägel müssen mal geschnitten werden, ne? Ja, genau, die schneiden wir auch, aber konzentrier dich jetzt mal bitte auf deinen Text und guck mal. Ich habe mal eine Frage. Ja. Wir hatten ja diese Frage, ne, von Spencer Aiden, ist heutzutage nur als Nirvana-Baby bekannt. Was hat sie denn für ein Schicksal gehabt? Ich weiß es nicht. Wer? Dass sie erwachsen geworden ist, oder? Wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich wollte auf dem Cover von darauf von hinaus, ob jetzt zum Beispiel irgendwie das Kind bei euch irgendwie dann auf dem Cover irgendwie auch so irgendein Schicksal erlitten also hat. Also die bei Nirvana, die schwimmt immer noch. Ja. Hat jetzt auch schon Seepferdchen. Fruchtwasser. Genau. Und die Merle, die grüßen wir jetzt auch nochmal herzlich und ich hoffe, du hast alles im Griff irgendwie mit deinem Freund. Und wenn nicht, er tritt in den Arsch, mach Schluss und such dir was Neues. Ja. Ja. Also ist keine Bildungslücke, wenn man jetzt nicht weiß, was mit dem... Nö. War das eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Ein Mädchen, ne? Da ein Schniepel hat. Ja, okay, war ein Junge, ja, stimmt. Ja. Das hast du sehr gut beobachtet. In Erinnerung. Kann man ja nicht übersehen. Ja. Aber mal angeguckt. So habe ich mir das noch gar nicht angeguckt. Ich habe die Platte mal aus dem Cover gezogen. Ey, wir machen jetzt Musik. Du hast noch was mitgebracht von der Band, die ich gar nicht kenne, nämlich Fatal Bellman, eine Band aus Neuss. Toller Song. Ich versuche die anderen schon seit 20 Jahren eigentlich schon zu überreden, diesen Song mal zu spielen. Wird immer wieder ignoriert. Ich liebe ihn. Mhm. Okay, Waiting Room. Jetzt mal Fatal Bellman, ja? Ja. Waiting Room. Shout out. I'm going. Ja, das waren Fatal Bellman aus Neuss mit Nils Axel Öhrchen an dem Öhrchen an den Drums und Guido am Bass. Das haben die, glaube ich, beim Vater vom Nils im Treppenhaus aufgenommen. Hatten die einen Proberaum. Im Treppenhaus, ja. Im Treppenhaus. Deswegen scheppert das auch so schön, aber ich liebe diesen Song. Erinnert mich immer irgendwie an die Angry Simones. Ja, ein bisschen, ne? Ja. Geiler Song. Knackig, einfach, simpel und gut. Und machen wir den jetzt mal? Wir reden drüber. Wir haben ja du warst ja vorher schon früher da gewesen. Ja. Du hast schon erzählt, dass du das Fanzina-Treff Neuss mit organisiert hast. Nein, das hatte ich nicht mit zu tun. Nein, nee? Das hat der Carsten Johannesbauer vom Blur und jetzt bei Euro organisiert. Was macht der organisiert. Eigentlich? Gibt's ja noch? Ja, die haben doch gerade eine neue Platte, Meteoriten der großen Idee, rausgebracht vor ein paar Monaten. Sehr schräges Zeug. Wie heißt die Band nochmal? Euro. Ach, Euro, da ist der mit dabei? Da singt er. Ach, das ist der Sänger? Ja, klar. Ja, genau. Ja. Das ist die Band vom Carsten. Ach, das ist der Sänger? Ja. Ach, du Scheiße. Also sag dir mal Bescheid, dann sollen die mal vorbeikommen, Euro, ne? Ja, hier ist der Fachmann am Mikrofon. Ja. Das macht er. Nee, aber mit dem Fanzine-Treffen hatte ich nichts zu tun. Das war die Nummer vom Carsten. Mhm. Das hat er organisiert. Damals das erste in Neuss im Geschwister-Schollhaus. Aber ich hatte insofern was mit dem Geschwister-Schollhaus zu tun, dass wir da eben auch unsere ersten Konzerte vor mehr Publikum gespielt haben. Und da gab es damals ein sogenanntes Rockbüro. Grüße an Werner Michels, der das damals organisiert hat. Wo wir dann immer die Konzerte organisiert haben. Und da war ich einige Jahre immer ehrenamtlich tätig. Ja. Der Bene hat mir jetzt gerade hier eine Visitenkarte gegeben. Ja, das für dich. Was heißt es da unten? Olaho. Olhau. Das ist der Olhau. Das ist der Ort in Portugal. Das kann ich jetzt googeln. Ja, den kannst du dir selber mal angoogeln. Ja, das wäre jetzt für dich privat irgendwie. Und, aber wenn ihr alle auch irgendwie da hinkommen wollt, dann müssen wir halt gucken, wie wir die Termine machen. Ich mache jetzt keine Pogo-Radio-Gruppenreisen. Also, Nee. Das beschränkt sich dann höchstens auf zwei Personen. Ja, kein Problem. Ja. Nee, ist cool. Ist all inclusive, ja. Ne? Mit Tattoo. Ja, wer tätowiert dann? Dein unehelicher Sohn? Nee, ich komme dann auch vorbei, weil ich muss ja vor Ort sein und gucken, wie ihr euch verhaltet. Oh, dann überlege ich mir das nochmal. Nee, sagen wir mal so, ich führe euch dann rum. Das ist schon alles völlig in Ordnung. Wie ist es eigentlich mit Kiffen da unten in Portugal? Ist da sage ich jetzt gar nichts zu. Marokko ist 20 Minuten mit dem Schnellboot 250 Meter. In Marokko ist es, glaube ich, verboten, ne? Offiziell. Allah. Ja. Haram. Das kommt alles bei uns, das wird alles bei uns am Strand angeschwemmt. Da musst du mal um 6 Uhr morgens mit dem Hund rausgehen und irgendwie gucken. Was hat mehr so über die Nacht herangeschwemmt? Das könnt ihr alles googeln. Ja, dann findest du ein Ambra, so Walfischkacke und dann denkst du, Wale gibt's da nicht, aber Shit ohne Ende. Aber nichtsdestotrotz sind das Themen, die jetzt hier gerade nicht zur Debatte stehen. Ja. Von daher gesehen sage ich schon mal, small but angry! Ja, dann werden wir doch mal noch ein Lied spielen von euch, oder? Ja, nimm den Part. Oder? Female Coffin Nail, oder was? Ja, oder? Mach das mal. Ja, mach das mal. Soll ich's machen? Spielen wir das mal hier. Never heard it. Tja, jetzt sind wir alle geflasht von dieser Technik hier, ne? Besonders der Bene, dass es hier alles so funktioniert. Ja, man kann laut und leise machen. Ja, man kann laut und leise machen und man hört es überall auf der ganzen Welt. Ey. Hört man ihn jetzt gerade live, auch in Portugal. Ja, das finde ich toll irgendwie, wenn Leute mich in Portugal hören. Ey. Nur ich kann ihnen das nicht übersetzen und die denken dann, what the fuck ey, are they talking about? Ja, in der Queros a todos. So Spanisch. Los dos fantásticos. Ist der Unterschied zwischen Portugiesisch und Spanisch sehr groß oder ist es so wie nein, ein bisschen. Die Spanischen wie Leute, Holländisch. Die mehr so und die Portugiesen, die sind mehr so brasilianisch und singen die Sachen. Ist es so. Mehr so wie Holländisch und Deutsch oder wie oder was? Vom ein Unterschied Beetje, her? Ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Ein okay. Bisschen. Ja. Mhm. Ich möchte mich nochmal bedanken für alle Leute, die zugehört haben. Wir mögen euch, ich mag euch. Und da kommt das Mikrofon an den Günni weiter. Ja, der Hoshi hat noch einen Tipp. Macht da mal eine Split-Single mit der Bonner Band Fucking Angry. Ja, ihr werdet lachen. Ne? Ey, hör mal, ey, diese da Ideen. Ist auch ein richtiger Schwank. Ey. Da war ich in Duisburg und da habe ich dann diese Band gesehen. Mit einem Scheiße, ich weiß nicht mehr, mit wem die gespielt haben. Auf jeden Fall war ich an einem Merchandising-Stand und hab mir gedacht, ey, das sieht aus wie unser Logo, ne? Ja, und dann habe ich denen gesagt, ey, das sieht aus wie unser Logo. Und dann haben die voll Schiss gekriegt und wussten nicht, wovon ich rede. Und dann habe ich gesagt, wir sind small but angry und guckt euch das mal an. Ja. Und dann haben die mir Aufkleber geschenkt und Buttons und ein T-Shirt habe ich aber gekauft. Ja. Und das habe ich denen aber irgendwie den anderen gezeigt und die haben auch gesagt, das sieht so aus. Und dann wollten wir, also ich wollte unbedingt, dass sie mit uns als Vorband spielen, die haben sich aber nie gemeldet, glaube ich. Und da muss der Günni was zu sagen. Doch, gemeldet. Ich hatte die mal angefragt über ihre Facebook-Seite, da kam dann noch irgendwas zurück, aber irgendwie passt es nicht oder kam nichts mehr. Ich hatte sie auf jeden Fall eingeladen. Ja, mal gucken. Wir spielen ja demnächst noch mal irgendwann ein neues. Ja, die waren ja hier in der Fucking Sendung. Fucking angry! Also, von daher. We want you for our concert. Naja. Ja. Warum also nicht? Von daher, die Idee ist gar nicht so neu. Ja, der hat ja geschrieben, irgendwie nennt die Single dann Small but Fucking Angry. Ja, auch das ist nicht neu. Ja. Auch das ist nicht neu. Ja. Liegt nahe, ne? Könnte man machen. Ja. So, das war's auch schon wieder, Herr Pogo Radio und Bermudafunk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 24.2. ist, dann ist es meine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei der Band Small but Angry! Angry, ne? Und jetzt hören wir noch ein Lied von euch, oder? Ja. Genau, danke okay. Rüdi. Bis genau dann. Den. Tschüss. Ciao, mach's gut. Ciao. Ihr lieben Leute. Comes, you better run. She's gone into walls of the land for that.